Donner, Menschen ziellos abgeschossen. Und als Erste sind am Tatort Bildreporter und Genossen. Schmerzensschreie, noch ein Foto für die nächste Titelseite. Eingeständnis frei erfunden und die Presse sucht das Weite. Konsumenten, frisst es auf und hinterlässt